Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 15, 2013. Ihr wisst ja, die Rios Wochensicht ist ein privates, ja, sag ich mal, Ventil auch für mich, ja, um hier meine Meinungen zu äußern zu bestimmten Themen und um euch eben ein paar Infos zu bringen über Sachen, die ihr vielleicht sonst übersehen hättet. Diese Woche ist es mal wieder ganz besonders so, dass eben ein Schwerpunkt darauf gelegt wird, was ich halte von verschiedenen Sachen, die letzte Woche passiert sind. Und das hört sich jetzt so geheimnisvoll an, als ob ich nicht jede Woche irgendwie rummeckern würde. Ja, es gehört ja irgendwie dazu. Dabei muss ich ganz sagen, ich bin ein ganz schöner Meckerer. Ja? Also, soll ich mir vielleicht mal überlegen. Ja? Aber nicht diese Woche. Nicht diese Woche, denn ich denke, heute gibt's genug Möglichkeiten hier hier mal Luft zu abzulassen, ja, und zu meckern. Zum einen ist da etwas, was mir schon eigentlich schon von vorletzter Woche noch in der Nase steckt, ja. Da wurde mal Erik Schmidt, der ehemalige Google CEO, zitiert, als er gesprochen hat von einem sogenannten Forced Upgrade der Gesellschaft, ja, also einer erzwungenen Aktualisierung der Gesellschaft, ja, sprich, auch wenn die Gesellschaft das nicht will, ja, das wird dann eben erzwungen, ja. Ich finde, das ist schlecht. Er hat zwar meiner Meinung nach den Kern genau getroffen, aber ich würde da nicht von einem Forced Upgrade sprechen, sondern von einem Natural Upgrade, ja, also einer natürlichen Aktualisierung. Und dafür gibt's noch ein anderes Wort, ja. Das nennt sich Evolution. Und diese Evolution, die uns seit Jahrmillionen zu dem gemacht hat, was wir heute sind, die wird weitergeführt auch in dem elektronischen Bereich. Die Elektronik ist der Evolution genauso unterworfen, auch das Internet, ja. Das Internet wird nicht ewig in dieser Form existieren. Werden sich weitere Strukturen bilden, ja, wobei auch das Internet natürlich auch als grundlegende Struktur zu verstehen ist, ja. Ich will da nicht zu weit ausholen, aber so eine gewisse Grundstruktur bleibt ja im Prinzip immer erhalten, ja. Nur diese Forced Upgrades, die da eben angesprochen wurden, da im Bereich zum Beispiel mit neuen Technologien in Einsatz in der normalen Gesellschaft, beispielsweise wie es die Handys waren, ja. Oder auch Autos sind solche Upgrades, ja, die aber eben wie eben eine Art Evolution zwangsweise kommen mussten, ja, weil es Probleme gab und diese Probleme musste man lösen, ja, und die wollte man lösen, ja. Es geht ja nicht immer so, dass man immer von einem Muss redet. Das ist mehr ein Kann, ja. Man muss kein Auto haben, ja. Die Welt würde auch ohne Auto funktionieren, auch ohne Kfz, ja. Nur anders, ja. Nicht so, wie sich die Welt eben entwickelt hat. Und die Welt hat sich eben so entwickelt, weil eben aus einem Bedarf, einem Möchten, ja, eine Idee wurde und dann quasi vehement weiterverfolgt wurde, entgegen übrigens, und das ist immer wieder bei allen großen Technologien zu sehen, entgegen den Wunsch des Großteils der Bevölkerung. Das muss man immer sagen, weil ganz klar, da möchte ich auch jetzt niemand abwerten, um Himmels Willen, aber weil es eben nun mal so ist, dass die breite Masse nicht erkennt, wenn eine Lösung Probleme tatsächlich behandelt, ja, oder wenn eben wenn es eben um das Vermitteln geht. Warum sollte zum Beispiel jemand, der auf seinem Feld eben das Feld eben bestellt hat, ja, und hier geerntet hat und keinen Bedarf hatte, irgendwie jeden Tag 100 Kilometer zu einer Besprechung, ja, zu gehen. Oder ich meine, das hat sich ja daraus echt entwickelt. Also er musste keine große Strecken zurücklegen. Warum sollte er also sowas haben wie ein Auto? Das teuer ist, schmutzig ist, ja, viel Geld kostet und auch noch gefährlich ist. Ja, und das ist auch immer so eine Sache. Es wurden immer in der ganzen Geschichte, in der ganzen technischen Geschichte, wurde immer das Negative am Anfang ganz stark hervorgehoben. Und erst mit der Zeit, als sich die Menschen dran gewöhnt haben, wurde das auf ein normales Level zurückgeschraubt. Ja. Um jetzt bei einem jüngeren Beispiel der Technik zu bleiben, ja. Als die ersten C-Netz-Handys in Deutschland rauskamen, A- und B-Netz war eh interessant für normale Leute, ja. Als das C-Netz rauskam, war dann auf einmal etwas geboren, wo die Leute nutzen konnten. Ja. Das Ganze wurde dann verstärkt, als der Nachfolger kam, das D-Netz, ja. Da ging's dann richtig los und dann haben sich die Leute massenhaft solche Handys gekauft. Am Anfang war das ganz, eine ganz komische Sache. Ja. Ich weiß noch, als ich mein erstes Handy hatte, das ist schon so lange her, ich müsste mal recherchieren, wann das genau war. Es müsste aber Anfang 90 gewesen sein, wenn ich mich noch richtig erinnern kann. Bin mir jetzt nicht 100% sicher, könnte auch 91, 92 gewesen sein. Muss ich schauen. Vodafone ist da groß eingestiegen. Ich habe das Motorola 5200, diesen berühmten Knochen gehabt, ja. Für sage und schreibe 999 Mark damals mit Vertrag. Ja. Ich hatte mir so die Grenze gesetzt. Ich hatte es nicht sofort geholt. Ich habe mir die Grenze gesetzt. So, wenn es unter 1000 Mark fällt, dann hole ich mir es. Ja. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das damals ausgelöst hat bei den Leuten. Befremden, ja, lächeln. Da hörte man die Leute hinten dran tuscheln, weil ich meine, da waren vielleicht in der Stadt 4, 5 Leute, die so ein Handy hatten, ja, und das auch tatsächlich genutzt haben. Ja. Später hinaus, es ging dann ganz schnell nach vorne, aber in dem Zeitpunkt, ganz am Anfang, da war es eben so, dass die Leute geguckt haben und hinten dran geguckt haben, guck da mal den an, der hält sich wohl für James Bond und so. Ja. Und heute? Jeder hat so ein Teil. Es kommt eigentlich nur noch drauf an, ja, Smartphone oder normal. Ja. Und da haben wir auch wieder die nächste Stufe. Ja. Smartphone, ich brauche kein Smartphone, so ein Dreck. Ja. Da wird man nur überwacht und bla bla bla bla bla. Ja. Ich habe ein normales Handy. Dass man auch mit einem normalen Handy überwacht wird, ist ja auch klar. Aber ich meine, man hat sich eben dran gewöhnt. Man hat es eben akzeptiert und man sieht nicht mehr die Bedrohung und dann kann man auch die positiven Sachen eben herausstellen. Ja. Sich selbst auch gegenüber rechtfertigen. Und so kommt man dann eben dahin. So, um jetzt nicht weiter auf der Vergangenheit zurück herumzureiten. Ihr wisst, was ich damit sagen will. Jede Technologie hat am Anfang seines Erscheinens für Missmut, Ablehnung und sogar heftigen Protest gesorgt. Warum haben sich die Technologien doch durchgesetzt? Weil es notwendig war. Weil eben eine natürliche Evolution auch auf den technischen Bereich anzuwenden ist, die ganz einfach lautet, was technisch möglich ist, wird umgesetzt werden. Punkt. Ja, da beißt die Maus keinen Faden ab. So ist es. Und das ist die Entwicklung. Würde die zum Stillstand kommen, zum Beispiel durch Gewalt, beziehungsweise durch Gesetze etc., ja, dann würde Eingriff erfolgen, ja, in den Ablauf. Natürlich gibt es Beschränkungen, ja, und Regelungen. Man kann nicht alles erlauben, was möglich ist. Ja. Aber technisch ist es möglich und dann wird es auch umgesetzt werden von entweder im großen Stil oder im kleinen Stil, aber es wird passieren. Warum fällt das gerade jetzt hier so auf? Ja. Weil womöglicherweise neue Technologien wie zum Beispiel eben Google Glass, ja, hier die Welt im Prinzip so verändern wird wie ein Handy. Ob sich das Ganze durchsetzt oder nicht, darauf kommt es gar nicht an. Ob wir jetzt alle Google Glass tragen oder nicht, das ist überhaupt nicht die Frage bei dem Ganzen. Wir werden aber weiterhin verstärkt mobile Aufzeichnungsgeräte, Hilfsmittel haben, die uns direkt, ja, die direkt mit uns kommunizieren und es noch nicht mal mehr erforderlich ist, eben ein Handy herauszukramen und auf dem Display irgendwas einzutippen und so weiter, sondern es wird mehr interaktiv passieren, automatisch wird es passieren, ja. Und das ist eine technische Evolution, weil ein Nutzen vorhanden ist und weil, wenn auch am Anfang sehr wenige Leute das nutzen werden. Ja. Wenn ich zum Beispiel als Tourist irgendwo bin und habe so ein Glas auf, und mir wird gezeigt, ja, oh, das, da gucke ich jetzt hin, oh, das ist schön, das ist das Bauwerk, ja, ein paar Infos dazu, wunderbar, ja, Foto machen, zack, ja. Oh, Wahnsinn, guck dir mal das an, wie schön das gerade ist, ja, Video machen, zack, ja. Einfach durchs Hingucken. Das ist das, was unbestreitbar die Zukunft ist. Was hier jetzt wieder passiert, ist genau das. Ja, da kann man ja beobachtet werden und überhaupt. Die Leute fühlen sich bedroht durch die Technik, seit es die Technik gibt. Ja. Schon seit hier der erste Höhlenmensch, ja, sage ich mal, das Feuer effektiv genutzt hat. Ja, also das heißt wieder in Gang gebracht hat, ohne dass irgendwo der Blitz eingeschlagen hat. Haben die Leute Angst, sind skeptisch davor. Teilweise berechtigt, aber das spielt keine Rolle, ja, denn die Evolution geht weiter. Und da heißt die Prämisse Anpassung. Denn in der Evolution, und das ist knallhart, aber es ist die Wahrheit, es ist die Tatsache, was sich der Evolution nicht anpasst, verschwindet. Ja. Wenn sich die Gegebenheiten ändern, gilt das genauso. Wie beispielsweise bei den Dinosauriern, wo man ja die Theorie vertritt, dass drastische Umweltveränderungen eben der Lebensraum der Dinosaurier entzogen wurde. Der Organismus konnte sich über die Zeit eben nicht schnell genug anpassen, was eben dazu führte, dass diese Dinosaurier ausstarben. Und die Organismen, die sich eben anpassen konnten, die Herrschaft, wenn ich so sagen will, über die Welt genommen haben. Ganz automatisch. Ja. Und das wird so auch passieren. Die Technik wird weitergehen und die Leute werden die Technik nutzen. Und diese Leute, die die Technik nutzen, das werden dann die Leute sein, die sich angepasst haben, die dann eben dafür sorgen, dass das eben so weitergeht. Ja. Und die sich eben nicht, das geht nicht von heute auf morgen. Niemand verschwindet jetzt, weil er Google Glass nicht tragen will. Ja. Aber im Prinzip die Generation, die geht ja praktisch weg. Wir haben das Problem eben, dass die technologische Entwicklung so schnell ist, dass sie eben über eine Generation mehrmals die Richtung ändert, mehrmals die als Fakt geglaubten Statuten ändert. Ja, früher es gab noch Leute, die wussten, dass eine Polaroid-Kamera ja das einzige Mittel ist, um ein Foto sofort zu bekommen. Ja. Und heutzutage macht man hier hunderte von Fotos, ohne drüber nachzudenken, wie teuer der Film ist, ja, und sortiert es daheim dann aus und schöne Welt, ja, aber für die Leute, die eben sich an das Prinzip Polaroid-Kamera und Film und nur wertvolle Sachen knipsen, ja, da vertraut gemacht haben, für die war das auch ganz am Anfang bei den Digitalkameras dann so seltsam, ja, so seltsam, dass man sogar einen Papierabzug brauchte, unbedingt von den Digitalfotos, sonst sind die ja nichts wert. Ja, man braucht ja das auf Papier. Die nächste Generation wird Papierfotos wahrscheinlich nur noch aus dem Familienalbum kennen, ja, und wird es dann eben für besondere Anlässe sich sowas ausdrucken lassen, wenn man mal so ein schönes Album oder ein Geschenk machen will, ja, dass man dann eben was ausgedruckt hat, wo man dann schön einkleben kann und so weiter und so weiter. Und so wird's dann eben auch mit den anderen Sachen sein. Wie gesagt, ich möchte gar nicht auf dem Google Glass so rumreiten, weil das wäre jetzt Unsinn. Wie gesagt, ob sich das Google Glass durchsetzt oder nicht, darauf kommt's dann an. Aber die Art der Technologie wird sich auf jeden Fall durchsetzen. Ja, es geht auch nicht ums Durchsetzen. Das ist eine logische, zwangsläufige Entwicklung. Nur schade finde ich, dass eben momentan sehr viele so massiv dagegen sind. Ja. Gerade letztens wurde wieder der Big Brother Award verliehen und da wurde doch tatsächlich allen Ernstes gefordert, man soll Google zerschlagen, weil eben diese verschiedenen Geschäftsbereiche zu viele Daten sammelt. Ja. Aber nur dadurch sind ja auch Dienste möglich, die vorher überhaupt gar nicht vorstellbar waren. Und wenn man das alles trennt und dann diese Dienste auf die Daten untereinander keinen Zugriff mehr haben, dann wird es auch das so nicht mehr geben. Und das wird aber auch nicht passieren. Selbst wenn hier Google jetzt zerschlagen wird, da würde ein anderer dann eben diese Lücke füllen. Das ist Blödsinn. Das ist eine natürliche Entwicklung. So ist das nun mal. Ja. Und hier wird einfach nur wieder dagegen. Leider eben ist sind momentan die Organisationen, gibt's da, finde ich, ein Ungleichgewicht, ja. Leute wollen oft die Technologie nutzen, ja, und werden behindert, diese Technologien zu benutzen durch Vereinigungen, die sich allzu stark auf eine Facette nur fixieren, aber gleichzeitig zu viel Macht haben. Ja, und das da um was wo profitieren diese Firmen dran? Wo bekommen die diese Macht? Genau, aus dem Internet nämlich. Nur deswegen sind solche riesigen Massenbewegungen und Online-Petitionen möglich, ja? Also im Prinzip auch der technologischen Entwicklung unterworfen, die jetzt akzeptieren, weil es eben so ist, ja? Das läuft ja schon eine Zeit lang das Internet, also ist okay, ja, keine Angst mehr davor. Und fragen sich aber nicht, ja, wie sich vielleicht viele Leute gefühlt haben am Anfang, als das Internet rauskam. Ich kenne noch ein paar Leute, die bis heute auch noch skeptisch teilweise sind und die damals hier großes Unheil auf die Erde zukommen sahen. Ja. Und sicherlich sind neue Probleme aufgetaucht, die es früher nicht gab. Es sind aber umso mehr Probleme gelöst worden. Und genauso wird es auch mit den neuen Technologien passieren, die unweigerlich kommen werden, also ein natural upgrade, ja, das wird von niemand erzwungen, dieses Upgrade, es wird aber einfach passieren, ja, und wer sich dagegen wehrt, der wird eben den Meilenstein der Evolution früher oder später untergehen. Das Einzige, was man eben machen kann, ist, das zu verzögern. Soll man das wirklich machen? Ich weiß nicht so genau. Die technische Entwicklung muss schon ziemlich schnell vorangehen, denn die Welt ändert sich auch ziemlich schnell. Und um die Probleme, die jetzt schon vorhanden sind und vor allem die Probleme, die sich in den nächsten Jahrzehnten noch stellen werden, um diese zu lösen, muss man die Technologie sehr, sehr weit nach vorne bringen. Ja? Und diese ganzen Spielereien hier, ja, wie eben diese Massentechnologie, diese Unterhaltungselektronik, das sind nur Boten, ja, nur Wege, für neue Generationen den Umgang mit der Technik dermaßen zu erlernen und als selbstverständlich zu erlernen, dass eben für die weiteren Technologien eine Grundlage gelegt wird, um sich eben da weiterzuentwickeln. Ja, so ist das. Und Carl Sagan hat mal in einer Folge Kosmos, ja, unser Kosmos, gesagt, angedeutet, dass wir uns unbedingt schnell entwickeln müssen. So, dass eines Tages die Menschheit auch fähig ist, zum Beispiel die Erde zu verlassen und ein neues Heim zu suchen. Denn es ist klar, dass die Erde nicht unbegrenzt existieren wird. Sie wird nicht mehr bewohnbar sein. Irgendwann ist es nur eine Frage der Zeit. Ja. Und bis dahin, ja, sei es auch, dass es noch vielleicht Hunderttausende von Jahren, vielleicht sogar Millionen von Jahren dauert, ja, bis es möglich ist, dass die Menschen die Erde verlassen und sich irgendwo ein neues Heim suchen können, ja, oder ein neues Heim erschaffen können auf einem anderen Planeten, ja, da, auch wenn das noch weit, weit weg ist, die Grundlagen werden dauernd gelegt, ja, wenn die technische Entwicklung irgendwo stockt, ja, dann verzögert sich so etwas vielleicht, ja, genau um den Faktor, den man eben bräuchte, um eben dann noch zu verschwinden, bevor es zu spät ist. Ja. Tja, theoretische Überlegungen, ja, aber wie gesagt, Fakten ist, die Evolution ist vorhanden, die technische Evolution, und Resistance is futile, sage ich mal. Ja, das ist ein Borg-Spruch, aber naja. Ich weiß, die Borg ist nicht gerade das, was man als positives Beispiel nimmt, aber tja, die Menschen haben sich ja dann auch angepasst an die Borg-Technologien, ja, um bei Star Trek zu bleiben, an die Borg-Technologien angepasst, um diese zu bekämpfen. Ja. Hätten sie ihre technologische Entwicklung da nicht weitergemacht in diesem Science-Fiction-Universum, tja, dann wären sie von den Borg überrannt worden. Und tschüss. Ach, jetzt kommst du in den Borg. Ja, jetzt was anders wieder. Gmail, wesentlich zuverlässiger als Exchange. Das hat hier die Seite Basecamp festgestellt. Ja, die haben nämlich verglichen die Verfügbarkeit von den verschiedenen Systemen, und dabei hat sich herausgestellt, dass eben für jede Minute die Gmail offline war, also nicht verfügbar war, ja, war Exchange 103 Minuten nicht verfügbar. Also wesentlich besser oder zuverlässiger als eben Exchange das war. Mhm. In der Tat war es dann eben so laut Text, dass Zuverlässigkeit bei Exchange bei 97,929% war. Versprochen wurden 99,9% von Microsoft. Das konnte also nicht gehalten werden, ja. Gmail hat allerdings 99,983% und das ist schon fast schon gruselig, ja, wie zuverlässig der Gmail-Dienst arbeitet. Und interessant ist auch, wenn eben Gmail kurzzeitig nicht erreichbar ist, ja, dann wird hier gleich getwittert und auf Google Plus und Facebook, überall gibt's dann die Nachrichten, oh mein Gott, Gmail ist nicht verfügbar. Ja, und meistens bevor die Tweets abgeschickt sind, ja, ist es schon wieder online. Und ja, bei Exchange, da sind die Chaosmeldungen dann doch sehr viel geringer, wahrscheinlich weil man dann zu oft schreiben müsste, um Himmels Willen ist eben nicht verfügbar. Ja. Trotzdem ist der Wert von 97,92% für das Microsoft Exchange doch ganz gut, wenn man so andere Mail-Dienste sieht. Da muss man schon sagen, sind die beiden schon ziemlich weit vorne, Gmail und Exchange. Also von daher ist sowohl positiv als auch negativ zu werden. Ja. Ja, gerade bei Gmail sind 9 Jahre gibt's jetzt Gmail, ja, und anlässlich dessen hat hier zu dem 9. Geburtstag hat eben Google hier was Schönes veröffentlicht, ein kleines Bild, so ein Ablaufplan, ja. 2004 am 1. April 2004, ja, ist Gmail gestartet und die Leute hatten zuerst gedacht, das sei ein April-Scherz, aber es war eben kein Scherz. Tatsächlich ist eben Gmail gestartet und ist zu einem der erfolgreichsten Mail-Dienste aller Zeiten geworden. Ja. Und am 1. April waren es schon 2 Gigabyte Speicher, der den Nutzern geboten wurde. Gestartet ist das Ganze mit 1 Gigabyte. Damals, 2004, war das phänomenal. 1 Gigabyte Speicher für Mail, ja, 2 Gigabyte, das war unfassbar am 2005, ja, und so weiter. Und was besonders gezogen hat bei den Leuten, dass kontinuierlich immer wieder Speicher dazugekommen ist. Da war ganze Zeit dann so ein Counter, wo dann hochgezählt hat und hat praktisch immer alle Sekunde hat man ein bisschen mehr Speicher bekommen, ja. Und auch wenn es halt insgesamt nicht viel war, aber man hatte das Gefühl, dass das Postfach mitwächst und dass man keine Angst haben muss, dass man irgendwann keine Mails mehr bekommen kann, was damals oft der Fall war, dass dann das Mailbox zu war und man keine E-Mails mehr empfangen konnte. Heutzutage unvorstellbar, ja. Und dieser Speichergröße auszubauen, das kam mit dem Aufkommen von Gmail. Vorher war das, wie gesagt, ganz, ganz wenig Speicher, den man immer nur bekommen hat. Ja, das ging dann so weiter. 2007 Free IMAP Service. Am 1. Mai 2006 waren 40 Sprachen verfügbar für Gmail. Und auch 2006 gab es dann für die eigene Domain die Möglichkeit, Gmail einzusetzen. Ja, also statt @gmail.com konnte man dann eben loslegen mit dem Domainnamen. Ja. Und trotzdem wurde das Ganze über Gmail gemacht, also auch da wieder ein Fortschritt. 2008 wurde dann Videochat eingeführt und also da sieht man mal, wie weit das im Voraus schon war. Ja. Und 2008 haben wir auch vergessen, die erste Android-App für Gmail, ja, oder beim T-Mobile G1, ja. Das ist ja auch ein Meilenstein gewesen. Gmail goes mobile 2008, Oktober 22. Jawohl. So, ja, dann ging es also rasant weiter. Ja, am 2012, Juni 2012, waren es dann 425 Millionen aktive Benutzer. Ja. ebenfalls 2011, jetzt habe ich gerade 2011 übersprungen, kamen dann auch die iOS-Apps raus. Und 2012 kam dann die Verbindung mit dem Google Drive. Mit bis zu 10 GB Speicher konnte man dann eben auch die Dateien aus Google Drive anfügen. Ja. Und Speicher wurde eben kontinuierlich ausgebaut. Jetzt am 24. April 2012 waren es 10 GB. Ja. Und da muss man sich schon sagen, das ist absoluter Wahnsinn gewesen. Ja. Und heutzutage 10 GB. Erst im April 2013 war es dann eben 9 Jahre alt geworden, das Gmail-System. Ja, so ist das. Die Geschichte von Gmail, also richtig eine Erfolgsstory. Ja, ich glaube, es gibt keinen Maildienst, der so eingeschlagen hat wie Gmail. Google hat übrigens jetzt noch was Neues eingeführt, und zwar eine Möglichkeit, seine Daten zu managen nach dem Tod. Ja, etwas, was oft schon gefordert wurde und wo sich auch einige Leute Gedanken machten, was passiert denn mit meinen Daten, ja, was passiert mit den Daten, wenn man stirbt? Ja, was ist, wer hat da Zugriff drauf? Muss ich da beim Notar ein Passwort hinterlegen, dass die Nachkommen da dann Zugriff haben auf diese Daten? Ja, also zum Beispiel ein Familienalbum, ja, da braucht er auch Zugriff, sonst sind ja alle Fotos weg, alle Andenken möglicherweise, ja, und das wäre ja katastrophal. Vielleicht kann man sich dann auch angucken, aber was dann mit dem Konto passiert, das weiß man. Vielleicht will man aber auch gar nicht, dass irgendwelche Spuren hinterlassen bleiben, ja, hinterlassen werden im Internet. Man möchte haben, dass dann alles gelöscht wird. Ja. Kann ja sein, aus was für ein Grund. Für mich ist das unvorstellbar, dass alles gelöscht wird, aber ja, wenn man es will. Und hier kann jetzt festgelegt werden, nach wie vielen Monaten Inaktivität dann eine Nachricht an die Angehörigen geschickt werden oder an die Person des Vertrauens, wohlgemerkt. Die bekommt dann Zugriff, um Daten herunterzuladen. Welche Daten, das kann man dann festlegen. Also Picasa-Web beispielsweise. Ja. Kann man sagen, dass man alle Picasa-Bilder da bekommt und so weiter und so weiter. Und die Kontakte, ja, auch die Google Plus-Profile und die Sachen, die man dort geteilt hat, dass man das herunterladen kann, dass eben dann die Angehörigen noch wissen, was los ist. Auch YouTube, ja, ist da möglich. Und vor allem natürlich Drive und Gmail. Ja, Gmail und Drive, das sind die beiden wichtigsten natürlich, denke ich mal, weil da ist wohl das meiste Material drin, die eben das eben verwendet wird. Auch Blogger-Zugang ist dann eben möglich zu vergeben. Das heißt also im Prinzip, wenn man eine gewisse Anzahl von Monaten geht, also einstellbar von 3 bis 12 Monate, ja, inaktiv, dann bekommt eben die Person, die man eben vorher eingetragen hat, per Mail eine Benachrichtigung geschickt mit den ganzen Links und Informationen und eine persönliche Nachricht. Also man kann sowas wie ein kleines, privates, digitales Testament kann man da verfassen und dann eben Zugriff drauf geben. Also auch wieder eine Lücke, die geschlossen wurde. Twitter geht in den ins Musikbusiness. Ja, es ist offenbar kein Witz, denn die Twitter Music App, man kann sich schon anmelden, noch ist leider nicht verfügbar. Ja. Und die Frage ist, ist das eine große Sache oder ist es ein lächerlicher Versuch? Ja, weil es kommt doch relativ spät, ja, bei den ganzen Anbietern, die jetzt das schon haben. Man sagt, es sei ein Streaming-Service, ja. Warum und wie da die Verbindung zu Twitter ist, muss ich ehrlich gesagt, da möchte ich noch abwarten. Ja, denn das ist alles noch, sind alles noch Gerüchte, was und wie das passiert. Dass es passiert, das ist klar. Ich habe mich heute auch angemeldet bei dieser App. Allerdings ist die Seite eben noch nicht aktiv, also zeigt man keine aktive Inhalte an. Die Domain ist music.twitter.com. Und ja, bisher kann man sich eben nur anmelden und Zugriff auf den Twitter-Account geben. Nach den Zugriffsrechten, die man vergibt, kann man also erwarten, dass der Twitter-Stream gescannt wird und dann eben dem Benutzer Vorschläge gemacht werden, was für Musik man anhören möchte und so weiter und so weiter. Ja. Und ja, ich bin da mal gespannt, ich wollte es mal schon erwähnen, aber jetzt hier zu sagen, was das genau ist, das wäre reine Spekulation, die reicht eben von Streaming-Service bis zu einfach nur Musikempfehlungen. Ja, also das ist noch unklar. Ja, eine interessante Nachricht habe ich heute gelesen. Eine EU-weite Musiklizenz bleibt erlaubt. Ja? Und das bedeutet, dass eben die Verwertungsgesellschaften, wie zum Beispiel die GEMA, ja, eben auch untereinander in Konkurrenz treten können. Das bedeutet, dass jemand zum Beispiel eine Lizenz irgendwo in Europa bei einem Verwerter eben nehmen kann, ja, und dann diese auch anwenden auf andere Länder. Das heißt, man muss nicht in jedem einzelnen Land eine Lizenz von der dort ansässigen Musikgesellschaft, Verwertungsgesellschaft, ja, von der dort ansässigen Verwertungsgesellschaft einzeln die Lizenzen bekommen, sondern man kann jetzt von jeder Verwertungsgesellschaft die Lizenz europaweit bekommen. So, das schmeckt der GEMA offenbar nicht, weil die hatte ja eben auch dagegen geklagt, gegen RTL, beziehungsweise das war eine Beschwerde von RTL gegen die GEMA. Die hat sich nämlich im Jahr 2000 geweigert, eine EU-weite Lizenz für Musiksendungen zu erteilen. Und das wurde eben jetzt endgültig, ja, vor dem Europäischen Gerichtshof für nichtig erklärt, und damit ist es also möglich, dass man eben EU-weite Lizenzen bekommen kann. Das ist, ich würde sagen, das ist eine positive Sache, ja. Und wieder mal hat sich gezeigt, dass die GEMA auch mit magischen Sprüchen negativ auffällt, denn es wurde gesagt, dass hier nicht wieder gut zu machenden Schaden für die kulturelle Vielfalt entstehen würde, und das wurde hier nicht erkannt vom Gericht, und damit ist es eben möglich. Das zählt übrigens für Internetverbreitung und andere elektronische Sachen, nicht für normale CDs etc. Ja, da müssen Änderungen noch anders gemacht werden. Also hier ist aber eigentlich das, was uns interessiert, ne, übers Internet, ganz klar. Also das bedeutet, dass wir vielleicht bald mehr Musikdienste finden können. Aber eine Frage bleibt: Wieso, wenn das möglich ist, wieso darf dann YouTube keine Musikvideos zeigen, die in Frankreich von der Seekam, glaube ich, oder ich bin mir ganz sicher, ich verwechsel es immer mit dem anderen, dass da die haben ja dort die Lizenz erworben, ja, und zwar für viele Länder, nicht nur europäische Länder, und trotzdem da dürfen die dann nicht gezeigt werden in Deutschland. Das ist noch ein bisschen komisch. Also da muss ich nochmal genau recherchieren, möglicherweise gibt es da die Einschränkung, dass eben nur die Lieder, die bei der Seekam lizenziert wurden, die dürfen dann auch in Deutschland gezeigt werden, obwohl die GEMA das nicht gerne hätte. Aber so 100% sicher bin ich mir dann leider nicht momentan. Das ist nämlich eine ganz komplizierte Materie. Aber ich frage mich dann schon, wieso es dann immer noch nicht möglich ist, auf YouTube diese Sachen zu zeigen, wenn doch die Vergabe von europaweiten Lizenzen möglich ist. Da sollte man sich doch eigentlich aus allen Ländern hier, europäischen Ländern, dann die entsprechenden Lizenzen sichern, und dann kann die GEMA dorthin gehen, wo der Pfeffer wächst. Ja, also ich meine, komisch. Okay, aber wie gesagt, ich bin kein Experte, und vielleicht gibt's ja da andere Probleme, die ich jetzt noch nicht berücksichtige. Ja, dann noch was, eigentlich sollte das ja heute das längste Thema werden, aber ich habe am Anfang schon zu viel verquatscht, deswegen müsste ich es nur einigermaßen im Zaum halten, wenn ich schaffe. Chrome OS Hasser, ja, die gehen ja schon seit einiger Zeit gewaltig auf den Senkel, weil ich kann nicht verstehen, wie man etwas hassen kann, weil man es nicht möchte. Dann kann ich doch einfach nur sagen, ja, dann ist gut. dann kauft ihr es eben nicht, ja, und lasst die anderen Leute in Ruhe, die das gerne hätten, denn für viele Leute ist das das ideale Betriebssystem, ja. Man muss sich nicht über blöde Updates den Kopf zerbrechen, ja. Man braucht keine Virenkiller, ja? Man braucht sonst sich über die Dinger keine Gedanken zu machen, ja. Man benutzt es einfach und fertig, ja. So, benutzen und fertig. Und das ist für viele Anwender, für viele Normalanwender das Wichtigste. Und immer diese Argumente, dann hole ich mir doch für das Geld, hole ich mir doch lieber ein vollwertiger Computer und installiere mir Windows oder Linux drauf und dann kann ich alles Mögliche mitmachen und Chrome kann ich auch noch benutzen. Ja, aber das verfehlt komplett das Thema, ja. Das verfehlt komplett das Thema, weil genau das, damit, das ist eigentlich das Argument für Chrome OS, was die Leute immer anführen gegen Chrome OS, nämlich, dass man das nicht machen kann, damit auch nicht machen muss, damit auch nicht warten muss, sich nicht drum kümmern muss, sondern einfach nur das benutzen kann. Das ist das, was die Mehrheit der Menschen will, benutzen und nicht warten, nicht drum rumtüfteln, nicht den Computer benutzen des Computers willen, sondern den Computer benutzen, um irgendwas zu machen, etwas zu tun damit, ja. Und das ist nämlich immer das Problem. Und Leo Laporte, da ist mir also wirklich, da ist mir der Kragen geplatzt, ja, als ich gehört habe, was Leo Laporte in der letzten This Week in Google 139, ja, von sich gelassen hat gegen den Chromebook Pixel. Ich weiß nicht, also ich habe ja schon generell nichts dagegen, wenn man sagt, okay, gefällt mir nicht, will ich nicht, für mich ist es uninteressant, wunderbar, alles klar, mache ich am Tag 100.000 Mal, ist nichts dagegen auszuwenden. Wenn man aber versucht, mit falschen Argumenten, ja, etwas schlecht zu machen, dann habe ich immer das Gefühl, dass ich da so ein bisschen Voreingenommenheit mit reinspielt, ja. Wenn sowas, so ein Chrome OS Computer, ja, von Apple gekommen wäre, dann hätte Leo Laporte das sicherlich ganz anders da gesehen, so habe ich immer das Gefühl. Kann ich nicht mehr 100% sagen, weil komischerweise Leo Laporte hat auch so ein Android-Handy und so weiter und so weiter. Deswegen möchte ich ihm nur ungern jetzt so pro Apple vorwerfen, ja, und anti-Google eigentlich nicht. Ja, das kann man so bei Leo Laporte nicht sagen. Aber ich verstehe den Hass von Leo Laporte nicht, ja, den er hier gegen Chrome OS an den Tag legt. Und seine Mission sei es, hier den Leuten zu zeigen, ob der Pixel eben das Geld wert ist oder nicht, oder eben um die Leute vor Fehlern zu bewahren, dass die Leute denken, wenn sie zu viel Geld für einen Computer ausgeben, dass sie dann einen normalen Computer hätten. Ja. Nur was eben Leo Laporte da komplett übersieht, ist, dass eben viele Leute den allergrößten Teil sowieso nur das machen, was der Chromebook kann. Die meisten Leute heutzutage sind eben im Internet zugange, ja, und machen Sachen mit dem Netz, ja. Gmail, alles, ist alles ja vorhanden, ja. Man kann das machen. Also ich wüsste auch, und das ist auch immer wieder ein Argument gegen das Chrome OS, ja, gegen den Chromebook. Ja, was macht man, wenn man offline ist? Ja, was ist, wenn kein Netz da ist? Also zunächst mal kann man schon etliches offline machen, ja. Da sind Apps eingebaut, ja, Chrome-Apps, die eben auch offline arbeiten können. Ja, von daher ist das Argument eigentlich sowieso nichtig. Zweitens, ja, genau, wenn ich hier am Desktop sitze und ich habe keine Internetverbindung, ja, zum Glück ist es ganz, ganz selten, dass man beim Provider eine Internetverbindung ausschaltet, dann mache ich den Computer aus, weil ich nichts machen kann. Ich kann nichts mal Produktives machen, was soll ich denn machen? Ja, soll ich mal einen Texteditor nehmen und was rumschreiben oder was, wenn ich es nicht machen muss? Ja, dann warte ich lieber, bis ich wieder online bin und dann blogge ich das, wenn es online ist. Ja, gut, man könnte ein paar Texte vorfassen, das kann man natürlich mit Chrome OS auch, aber das ist ja nicht alles, ja. Wenn ich irgendwo was recherchieren will, mich informieren will, was nachschauen will, und das ist das, was ich eben 90% der Zeit über tue am Rechner, ja, Informationen holen, dann brauche ich das Internet dazu. Ohne Internet geht nichts mehr. Tja, verdammt nochmal, noch nicht mal ein Spiel kann man mehr spielen heutzutage, ohne dass man eine Internetverbindung hat. Ja, probiert mal Battlefield 3 zu spielen ohne Internetverbindung oder SimCity, ja, das neue. Geht nicht mehr. Da wird überprüft, ob per Netzwerkverbindung, ob man überhaupt rechtlich ist, das Programm zu nutzen. Ja, kann man sich drüber aufregen oder nicht? Fakt ist, wer offline ist, kann sowieso fast nichts mehr mit seinem Computer machen. Und damit hat sich das Problem auch erledigt. Ja. Also, wie auch immer, ich kann das Verhalten von Lilo Lapointe da überhaupt nicht verstehen, muss vehement widersprechen und ich bin sehr betroffen und auch wütend, dass Lilo Lapointe hier versucht, mit falschen Argumenten, ja, mit fehlerhaften Argumenten, hier den Pixel schlecht zu machen, den Chromebook Pixel. Beispielsweise hat er auch gesagt, dass er nicht genug Leistung hätte, um so viele Pixel darzustellen, ja, auf dem Display. Deswegen wurde das Display eben verkleinert. Das ist Mumpitz. Der Chromebook Pixel hat eine große Auflösung, eine riesengroße Auflösung, eine sehr geniale Auflösung, die die allermeisten Laptops überhaupt gar nicht haben. Ja? So sieht das nämlich aus. Und wie man da schließen kann, wenn die Konkurrenzprodukte aus Cupertino nicht so viel Pixels pushen müssen, ja, dass der Chromebook deswegen ein anderes Format an Display hat, nur damit nicht so viel Pixel gepusht werden müssen, da kann ich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, kann sagen, ja, Lilo Lapointe noch mal die technischen Daten checken, ja, bevor man in eine Sendung geht, ja, und versucht hier die Hasskugel auf Richtung Chrome OS zu schieben. Das geht so nicht. Ja. Naja, gut. Also, ich wollte zwar ein bisschen länger darüber reden, aber ich denke, es ist auch damit alles gesagt. Man sollte einfach die Chrome OS, die Chromebooks mal nicht so scharf immer kritisieren, denn schließlich soll jeder das kaufen, was er kaufen will. Und ich sag's ganz ehrlich, wie immer ist beim Chromebook Pixel der Preis das Problem. Ich hätte ihn schon längst da stehen, aber es ist halt ein bisschen größerer Preis. Aber das ist unabhängig jetzt davon, ob das jetzt ein normaler Notebook in Anführungszeichen ist, ja, der alles in Anführungszeichen kann, ja, oder ob das jetzt ein Chromebook ist. Es ist zu teuer, egal wie, ja, und es spielt für mich keine Rolle, ob das ein Chromebook ist oder ein normaler Notebook, ja. Das spielt bei der Entscheidung, das Geld auszugeben, keine Rolle, ja. So. Boom, Ende. Ja, zum Entspannen, ja, wenn man jetzt hier so die Schnauze voll hat, ja, von den ganzen kontroversen Themen, kann man entweder GTA spielen, um sich abzureagieren, ja, oder man kann GTA Musik hören, um zu entspannen. Und tatsächlich, jetzt gibt's bei Spotify eine Liste. Da hat offenbar Rockstar einen kompletten Account angelegt und da wurde eine Liste jetzt für Spotify Benutzer veröffentlicht. Alle Songs von Grand Theft Auto sind jetzt bei Spotify und in dieser Liste abrufbar. Also wer etliche Stunden im Grand Theft Auto Musikstream dahin fließen will, der kann das jetzt auch machen. Und damit sind wir am Ende von der Rios Wochensicht und wie immer, wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, könnt ihr das tun über Google Plus. Einfach oben der Suche Rios Wochensicht eingeben und schon findet ihr die entsprechende Page. Oder ihr könnt auch eine E-Mail schreiben, rio@thenetcast.com. Und alle Links und Informationen zu den Themen findet ihr auch unter wochensicht.thenetcast.com. Dabei immer auf die Mehrzahl achten, thenetcast.com mit S, ja, thenetcast.com. Es wird auch mal wieder Zeit, dass ich die GEMA-freie Intro- und Outro-Musik erwähne von Pretonica. Der Track heißt Afterlife und ist lizenziert unter einer Creative Commons License by SA. Der volle Track ist immer noch bei Yamendo.com verfügbar. Oder ihr könnt auch mal auf die Seite von dem Künstler direkt gehen, Pretonica.com. Da könnt ihr auch davon euch überzeugen, dass hier der Autor hier das alles unter der Creative Commons License hier abgibt, ja, abgibt, zur Verfügung stellt und deswegen herzlichen Dank an Pretonica. Und damit bleibt mir nur noch, euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche. Tschüss!